wenn wir heute den Fetischismus, den Marx analysiert hat, diskutieren, dann muss man sich als erstes mal darüber im Klaren sein, dass das Wort Fetischismus heute eine andere Bedeutung hat als zu Marx-Zeiten. Heute, nach Freud, hat Fetischismus eine Verbindung zu sexuellen Fetischismen, zu einer übertriebenen Bedeutung, die man einzelnen Gegenständen beilegt. Alles das war zu Marx-Zeiten nicht der Fall. Zu Marx-Zeiten war Fetischismus ein rein religiöser Begriff. Er bezog sich auf sogenannte primitive Religionen oder Glaubensvorstellungen, die ein selbstfabriziertes Stück Holz, Stück Leder, nicht als Symbol eines Gottes oder einer Kraft angesehen haben, sondern die diesem materiellen Stück selber magische oder religiöse Kräfte zugesprochen haben. Und über solche Vorstellungen haben sich natürlich die aufgeklärten Europäer in der bürgerlichen Gesellschaft etwas lustig gemacht. Also man fand es bei den sogenannten primitiven Völkern in Afrika und freuten sich da an ihrer eigenen Aufklärung. Dass Marx nun diesen Begriff Fetischismus benutzt, um bestimmte Züge der bürgerlichen Ökonomie zu kennzeichnen, hat natürlich eine eindeutig polemische Qualität. Also er will der bürgerlichen Gesellschaft zeigen, ihr seid gar nicht so aufgeklärt, ihr habt auch euren Fetischismus. Das Wort selber wäre nicht unbedingt nötig gewesen in den Grundrissen, in zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859, taucht es nicht auf, obwohl der Sachverhalt des wahren Fetischismus dort auch schon eine Rolle spielt. Marx spricht von Mystifikation. Allerdings bezeichnet das Wort Fetischismus trotzdem etwas Wichtiges. Also es ist auch nicht so eine reine Stilfrage, eine reine Polemik, dass er das benutzt. Er stellt damit heraus eine Parallele zu bestimmten religionskritischen Überlegungen, die er auch schon viel früher angesprochen hat, die er auch im Kapital in dem Abschnitt zum wahren Fetisch gewissermaßen zitiert, wo er sagt, also um eine Parallele zu finden zu dem, was sich da hinter dem wahren Fetisch verbirgt, muss man in die Nebelreligion, in die Nebelgebilde der Religion flüchten, wo ja auch die Menschen sich dem Produkt ihres Kopfes unterwerfen, also sie aus ihrem Kopf heraus erfinden sie Götter und unterwerfen sich ihnen. Im wahren Fetischismus unterwerfen sich die Menschen den Produkten ihrer Hand. Dass hier die Produkte der Menschen Macht über sie erhalten, wird häufig auch schon als das Wesentliche des marxischen Fetischbegriffs angesehen. Allerdings ist damit lediglich eine sehr allgemeine Eigenschaft erfasst, eben das, was der wahren Fetisch mit so einem einfachen Fetisch von Holz- oder Lederstückchen, denen dann magische Kräfte zugesprochen werden, gemeinsam hat. Mit dem wahren Fetisch ist schon noch etwas mehr ausgedrückt. Es ist ausgedrückt, wie Marx das auch in diesem Text zum wahren Fetischismus aus dem ersten Kapitel formuliert, der in dem Reader enthalten ist, also über den ihr noch ausführlich diskutieren werdet. Er schreibt da, dass die gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst zurückgespiegelt werden oder allgemeiner ausgedrückt. Das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen nimmt die Form eines Verhältnisses von Dingen an. Es geht also nicht einfach nur darum, dass die Menschen ihren eigenen Produkten unterworfen sind. Es geht um eine bestimmte Seite dieser gesellschaftlichen Verhältnisse, gesellschaftlichen Beziehungen, die verdinglicht werden. Damit wird aber das Verhältnis der Menschen verschleiert. Es muss erst entschlüsselt werden. Und daher kann Marx in der Überschrift zum Abschnitt vom wahren Fetisch auch von einem Geheimnis sprechen. Es ist ein Geheimnis da, das es zu entschlüsseln gilt. Im marxischen Kapital ist überhaupt viel von Geheimnissen, von Mystifikationen die Rede, nicht nur beim wahren Fetisch. Im vierten Kapitel, wo es um den Kapitalbegriff geht, da spricht er vom Geheimnis der Plusmacherei, dem man, hinter das man kommen möchte. Bei der Lohnform ist von Mystifikation die Rede, selbst von Gespenstern ist die Rede, schon im ersten Kapitel. Da geht es um die gespenstige Gegenständlichkeit des Wertes, sodass einige Autoren schon auf die Idee gekommen sind, das Kapital als Gothic Novel zu lesen, was unter dem Einfluss des viktorianischen Schauerromans entstanden ist. Nun ist es allerdings keine Stilfrage, wenn Marx von Geheimnissen, von Mystifikationen, von Gespenstern spricht, sondern dahinter verbirgt sich eine knallharte Erkenntnis. Und wenn man sich das Marxische Werk anschaut, auch ein Erkenntnisfortschritt. Vergleicht man nämlich die kurze Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise im Kommunistischen Manifest von 1848, 20 Jahre vor dem ersten Band des Kapitals, mit der Darstellung im Kapital, dann wird da etwas ganz anderes hervorgehoben. Keine Geheimnisse, keine Verschleierungen, sondern es wird betont, dass mit der Durchsetzung des Kapitalismus alle religiösen, politischen Illusionen über Ausbeutungsverhältnisse, die es im Feudalismus im Mittelalter gegeben hat, dass die zerstört werden, dass das Ausbeutungsverhältnis als eine nackte Tatsache auftritt und dass die Menschen gezwungen sind, mit nüchternem Blick, heißt es da, ihre Situation anzusehen. In gewisser Weise nimmt Marx im Kommunistischen Manifest etwas vorweg, wofür so 70 Jahre später etwa Max Weber ziemlich berühmt geworden ist für seine These von der Entzauberung der Welt, dass also mit der Rationalität des Kapitalismus alle möglichen alten ideologischen, mythologischen Vorstellungen zerstört werden. Allerdings bleibt Marx bei dieser Auffassung nicht stehen. Als er dann eben Anfang der 50er Jahre in London seine ökonomischen Studien, wie er selber schreibt, von Anfang an wieder aufnimmt, gibt es einen erheblichen Erkenntnisfortschritt bei ihm, was die Einsicht in den Zusammenhang der kapitalistischen Produktionsweise betrifft. Und ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Einsicht ist eben die Einsicht in den Fetischismus dieser gesellschaftlichen Verhältnisse. Das ist nicht nur irgendein Erkenntnisfortschritt, wie es da auch jede Menge anderer Erkenntnisfortschritte gibt, sondern es ist ein ganz zentraler Erkenntnisfortschritt, der für das von ihm dann seit 1857 in den verschiedenen Manuskripten verfolgte Projekt einer Kritik der politischen Ökonomie von ganz zentraler Bedeutung ist. Kritik der politischen Ökonomie heißt ja nicht bloß Kritik einzelner Theorien, sondern Kritik einer gesamten Wissenschaft, Kritik der Grundlagen einer Wissenschaft, Kritik dessen oder Aufzeigen dessen, was nicht zufällig, sondern systematisch ausgeblendet bleibt in der politischen Ökonomie, welche Fragen da ganz systematisch nicht gestellt werden, weil sie nicht gestellt werden können. Und um das zu begründen, um diese Kritik überhaupt entwickeln zu können, ist die Einsicht in den Fetischcharakter von ganz zentraler Bedeutung. Also insofern ist es nicht nur irgendein Erkenntnisfortschritt, um den es da geht, sondern ein ganz zentraler. In der marxistischen Debatte hat es allerdings ziemlich lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, dass Fetischismus ein wichtiges Thema ist. Das spielte weder in dem klassisch-sozialdemokratischen Marxismus eines Karl Kautsky eine Rolle, noch spielte es bei Lenin eine Rolle. oder bei Gramsci oder auch, um jüngere Autoren zu nennen, etwa bei Poulantzas. Bei Althusser kann man sogar lesen, der Fetischismus sei ein hegelianischer Rest, den man überwinden müsse. Ich will jetzt um Himmels Willen diese ganzen Autoren nicht mit diesen Bemerkungen vom Tisch bügeln. Da findet sich ganz viel Wichtiges und Wertvolles. Aber was den Fetischismus und die Bedeutung des Fetischismus für die marxische Kritik der politischen Ökonomie angeht, da zeigen eben alle diese genannten Autoren eine ziemliche Schieflage. So, nun allerdings noch ein bisschen präziser zum Fetischismus selber. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es reicht nicht aus zu sagen, Fetischismus, da geht es nur darum, dass die Produkte des Menschen Macht über den Menschen erhalten, sondern es geht darum, dass gesellschaftliche Beziehungen als gegenständliche Eigenschaften auftreten. Das ist allerdings nun nicht einfach eine Täuschung, ein Irrtum, wo man dann aufklärerisch den Menschen gegenübertreten kann und sagen, hier Leute, schaut doch mal genau hin, das haut doch alles nicht so hin, ist doch alles nur Fetischismus. Überhaupt nicht. Das können wir an uns selber sehen. Wir können noch so viel Marx lesen, um den Waren- und den Geldfetisch kommen wir selber nicht herum. Also der spielt in unserer eigenen Praxis nach wie vor eine wichtige Rolle. Erst wenn sich die Praxis ändert, also wenn wir keine Warenproduktion, keinen Kapitalismus mehr haben, dann können wir über ein Ende des Fetischismus reden, aber nicht allein schon durch eine gute Aufklärung. Der Fetischismus ist im Kapitalismus nicht Täuschung, sondern Realität. Das betont Marx, also bereits bevor er das Wort benutzt hat, zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859, schreibt er, es ist nicht eingebildete, sondern prosaisch reelle Mystifikation. Und auch im Kapital betont er diesen Zusammenhang. Da schreibt er im Abschnitt über den Warenfetisch, den Produzenten, jetzt Zitat, erscheinen die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind. Das heißt nicht als unmittelbare gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Also den Produzenten erscheinen die Beziehungen so, wie sie sind, wie sie hier bei kapitalistischer Warenproduktion sind, nicht als unmittelbare gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Beim Fetischismus handelt es sich also nicht um eine Täuschung, um ein Bewusstseinsphänomen. Fetischismus ist eine Tatsache. Dennoch kommt auch beim Fetischismus Täuschung ins Spiel, nämlich dann, wenn er verallgemeinert wird. Wenn das, was für die Warenproduktion gilt, also für eine ganz bestimmte historische Produktionsweise, wenn das verallgemeinert wird, wenn das als eine Art gesellschaftliche Notwendigkeit, gesellschaftliche Tatsache angesehen wird. Auch das hebt Marx in dem Warenfetisch-Abschnitt hervor, wenn er vom gegenständlichen Schein spricht, und betont, dass den Produktionsagenten, die in dieser Produktionsform gefangen sind, dass für die das, was nur für diese besondere Produktionsform, die Warenproduktion, gültig ist, dass ihnen das als endgültig erscheint. Also die Gültigkeit des Fetischismus, die Realität des Fetischismus in der Warenproduktion, die steht außer Frage. Das aber als eine Art gesellschaftliche Notwendigkeit anzusehen, also nicht diesen historischen Charakter des Fetischismus zu begreifen, das ist dieser gegenständliche Schein, den Marx da kritisiert. Nun ist Fetischismus für Marx, wie gesagt, sehr wichtig und der Fetisch beschränkt sich auch nicht auf den wahren Fetisch. In vielen Debatten könnte man so den Eindruck haben, Marx hätte nur etwas über den wahren Fetisch geschrieben, weil sich viele Leute nur dazu äußern. Die Analyse des Fetischismus geht weiter. Allerdings muss man auch aufpassen, zeitweise oder von manchen wird der Begriff Fetisch auch etwas inflationär verwendet. Da ist vom Lohnfetisch, vom Staatsfetisch, von was weiß ich noch, was für einem Fetisch die Rede. Marx macht im Kapital eine sehr genaue Unterscheidung zwischen Fetischismus und Mystifikation. Fetischismus, von Fetischismus spricht er nur dann, wenn sich ein gesellschaftliches Verhältnis als gegenständliche Eigenschaft darstellt, und das trifft auf die Ware zu, also das gesellschaftliche Verhältnis der Privatproduzenten, die gesellschaftlichen Charaktere ihrer Arbeit treten auf als gegenständliche Charaktere der Ware. Das trifft für das Geld zu, also Geld, das, was ausgeschlossen wird als selbstständige Gestalt des Werts, erscheint als Eigenschaft eines Dinges, also dieses gesellschaftliche Verhältnis des Ausschlusses wird verdinglicht und natürlich beim Kapital. Insofern kennt Marx einen Warenfetisch, einen Geldfetisch, einen Kapitalfetisch, aber keinen anderen Fetisch. Beim Lohn beispielsweise spricht er an keiner Stelle von Fetisch. Bei der Lohnform geht es ja darum, dass es so aussieht, als würde im Lohn die geleistete Arbeit bezahlt, tatsächlich wird die Arbeitskraft bezahlt. Es ist eine Verkehrung, die hier vorliegt, aber man kann nicht davon sprechen, dass sich ein gesellschaftliches Verhältnis verdinglichen würde. Der Lohn, die Lohnform ist kein Fetisch, sondern eine Mystifikation. Allerdings greifen Fetischismus und Mystifikation ineinander, die stehen also nicht getrennt nebeneinander. Die Mystifikation der Lohnform, die Marx im ersten Band entwickelt, ist die Grundlage dafür, dass am Anfang vom dritten Band der Profit, der da überhaupt zum ersten Mal eingeführt wird, also Profit und Mehrwert, das steht ja auf ganz unterschiedlichen Blättern, dass der Profit als Frucht des Kapitals erscheinen kann, weil ja alle Arbeit als bezahlt erscheint. Und weil der Profit als Frucht des Kapitals erscheint, kann es dann überhaupt erst einen Kapitalfetisch geben. Also die Mystifikation des Lohns ist ein ganz wichtiger Baustein zur Entwicklung des Kapitalfetischs. Im ersten Band taucht dieser Begriff Kapitalfetisch nicht bereits im vierten Kapitel auf und er taucht auch im ganzen restlichen ersten Band nicht auf. Auch in den Resultaten und zu den Texten im Rieder gehört ja ein Abschnitt aus den Resultaten, ist nicht von Kapitalfetisch die Rede. Marx spricht dort von der Mystifikation des Kapitals und man wird, wenn man diesen Abschnitt liest, wird man auch dann verstehen, warum das der Fall ist. Diese Mystifikation, die dort angesprochen wird, ist ein wichtiger Schritt hin zum Kapitalfetisch, aber noch längst nicht der Kapitalfetisch selber. Wo dann alle, der im Rahmen der Darstellung in den drei Bänden entwickelten Mystifikationen und Fetischformen ineinander greifen, das ist dann die trinitarische Formel am Ende des dritten Bandes, ebenfalls einer der Texte im Rieder, über die hier noch gesprochen werden soll. Mit der trinitarischen Formel, auch wenn sie fast, nicht ganz, aber fast am Ende des dritten Bandes steht, ist das Ende nicht erreicht, weder das Ende des Kapitals, es sollte ja noch ein Kapitel über die Klassen folgen, aber auch noch nicht das Ende der Analyse, es sollten Bücher über den Staat und den Weltmarkt folgen. Insofern bildend die Untersuchung der trinitarischen Formel wichtige Anschlussmöglichkeiten für weitere Analysen, die Marx nicht vorgenommen hat, die sich hier aber anbieten. Ich will das nur benennen, aber nicht jetzt näher darauf eingehen. Was sich hier meines Erachtens anbietet, ist die Nation, die Untersuchung der Nation als imaginäre Gemeinschaft, die durch die Trinität konstituiert wird, genauso wie die Rolle des Staates als eines neutralen Schiedsrichters, der über den Klassen schwebt und die Konflikte, die es in der Trinität gibt, in einem Gemeininteresse, das durch sie konstituiert wird, zu schlichten hat. Das soll hier nur angemerkt werden. Vielleicht wären das mal Themen für künftige Herbstschulen. Im Moment ist unsere Aufgabe hier wohl eher, dass wir uns auseinandersetzen mit dieser Analyse des Fetischismus, der Mystifikation und dabei auch genau schauen, was wird gezeigt und was wird nicht gezeigt. Also daran kranken, glaube ich, auch einige Beiträge, die man so lesen kann über den Fetischismus, dass hier der Begriff ausgedehnt wird in Bereiche, wo er nicht unbedingt hingehört. Gut, so viel zur Einleitung. Danke für die Aufmerksamkeit.